Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 19. März 1789. Ich habe drei Briefe von dir zu beantworten, und die Künstler liegen vor mir. Womit soll ich anfangen? Indessen, der Mensch ist eher als der Dichter, also zuerst deine Briefe. Dass deine und Wielands Urteile über meinen Aufsatz meiner Eitelkeit sehr gütlich tun, kannst du dir vorstellen. Noch mehr bin ich bei Wieland auf das Urteil über den Aufsatz begierig, den ich jetzt unter der Hand habe. Der Titel ist »Über die Ausartung der Strenge gegen Schwärmerei«. Ich hoffte, ihn dir mit der heutigen Post schicken zu können, aber Kunzens Anwesenheit und einige andere Störungen haben mich gehindert. Ähnlichkeit mit Gibbon habe ich in deinem Stil nicht gefunden, als insofern er mir an einigen Stellen noch zu geschmückt scheint, aber der Schmuck ist von anderer Art. Bei dem Bestreben nach lebhafter Darstellung drängt sich dir zuweilen ein Bild auf, das mehr für den Dichter als für den Geschichtsschreiber brauchbar ist. Gibbon hingegen sucht hauptsächlich durch philosophische Bemerkungen zu glänzen, und diese sind bei ihm oft weder so natürlich herbeigeführt noch von solchem Gehalte als die deinigen. Den ersten Teil der Histoire Secrète etc. habe ich gelesen. Was mich am meisten interessiert hat und was wirklich mit Geist behandelt ist, ist die Schilderung des Herzogs von Braunschweig. Euer Herzog wird von den Urteilen über ihn nicht sehr erbaut sein. Wir Sachsen sind sonst ganz gut weggekommen. Übrigens hat sich M. in Dresden die petrischen Karten, welche rar, aber in Commercio sind, für die Zeichnungen unserer Ingenieurs aufhängen lassen oder seinem Korrespondenten aufhängen wollen. Was er mit dem Kataster von 83 will, das er sich rühmt, bekommen zu haben, weiß hier kein Mensch. So wie er es beschreibt, hat der Kurfürst nichts von dieser Art. Solche Tabellen existieren bei uns gar nicht. Eine widrige Empfindung bei dem ganzen Buche macht die Lage des Menschen, die er nicht verleugnen kann. Er beobachtet nicht als unabhängiger Weltbürger, auch nicht als Geschäftsmann, der auf eine ehrenvolle Art angestellt ist. Immer bettelt er um einen Gesandtschaftsposten und sucht seine Nachrichten zu diesem Behufe geltend zu machen. Seine Bemerkungen sind indessen großenteils fein und, in dem, was mir bekannt ist, ziemlich treffend. Was du über das philosophische Gespräch im Geisterseher sagst, befriedigt mich noch nicht ganz über die Frage, ob dieses Gespräch ein verhältnismäßiges Glied des Ganzen sei, wenn man den angegebenen Zweck voraussetzt. Indessen will ich über diesen Punkt, den du selbst aufzugeben scheinst, nicht mit dir streiten. Dass du in der Philosophie beträchtliche Fortschritte gemacht hast und dass dies auf jeden Fall Gewinn ist, ist gewiss. Über deine persönliche Lage wünschte ich nur eine Stunde wenigstens mit dir sprechen zu können. Einige Fragen wären vielleicht hinreichend, meine Vorstellung davon klarer und vollständiger zu machen, aber hierzu sind Briefe kein taugliches Mittel. Es gibt Dinge, über die man sich nur mündlich verstehen kann. Nur keine Hypochondrie und alles wird gut gehen. Für deine Jahre hast du schon viel geleistet und deine Fortschritte sind augenscheinlich. Vergleiche den Carlos und die Räuber, die Künstler und ein Gedicht aus der Anthologie, deinen Stil im ersten Stücke der Thalia und im letzten oder in den Niederlanden. Wie viel Zeit brauchte Lessing, um vom jungen Gelehrten zur Minna überzugehen, das vor der Überladung deines Gedächtnisses dein Geist veredelt wurde, ist für dich ein großer Vorteil. Jede neue Kenntnis, die du erwirbst, wird jetzt in deinem Kopfe lebendig. Das unedelste Metall wird zu Gold durch eine Art von Alchemie der Begeisterung. Vor allen Dingen müssen deine Bedürfnisse befriedigt sein, und hierzu dächte ich, wären die Memoir am tauglichsten, dass du bloß das Publikum im ersten halben Jahre liest, ist sehr gescheit. Übernimm ja nicht mehr Professorarbeit, als man von dir erwartet. Willst du die Thalia nicht fort setzen, so bleibt dir mehr Zeit, teils zum Studieren, teils zu größeren Arbeiten. Die Zeit wird zu kurz, um dir noch über die Fridericiade, über deine Professur, über die Memoir etc. zu schreiben. Nur über die Künstler vorläufig, was mir jetzt sogleich einfällt. Ich glaube nicht, dass ein Produkt von dir existiert, das dir mehr Ehre macht. Der Anfang ist unverbesserlich und viele unter den neuen Stellen von ausgezeichneter Schönheit. Über die Ökonomie des Ganzen und die philosophische Richtigkeit der einzelnen Ideen schreibe ich dir weitläufig mit der nächsten Post. Versifikation und Sprache haben einen Grad von Eleganz, der bei diesem Reichtum an Gedanken in Deutschland ohne Beispiel ist. In einer oder zwei Stellen hast du mehr als zwei weibliche Reime aufeinander folgen lassen, welches mir auffiel. Was ich hier und da noch vermisse, ist eine gewisse Deutlichkeit, die, glaube ich, ein Erfordernis des Gedichts ist. Beim ersten Lesen deucht mich, sollte jeder gebildete Mensch den Dichter verstehen, wenn er auch gleich nicht seinen Sinn erschöpft, und selbst ein weniger denkendes Publikum muss einen Begriff mit den Worten verbinden können, wenn auch gleich dieser Begriff immer vollendeter ist, je mehr sich die Seele des Lesers der Seele des Künstlers nähert. Die schönsten Stellen in deinem Gedichte, wo sich dichterische Einkleidung mit philosophischem Gehalte verbindet, sind gerade die lichtvollsten. Dunkelheit habe ich besonders in folgenden Stellen gefunden. Seite 289, das Kind der Schönheit empfangen. Seite 290, die seiner Gier reißt. Seite 292, der Leidenschaft in den Weltenlauf. Eben da selbst, doch in dem Großen getragen. Seite 293, den Schatten erfüllt. Seite 294, das stolze Jovisbild sich neigen. ich ärgere mich, dass ich nicht zuerst von den Künstlern geschrieben habe. Jetzt bin ich zu zerstreut und zu übereilt. Du hast mir eine der glücklichsten Stunden gemacht. Du kennst das seelenerhebende Gefühl, das dir bei mir zu Gebote steht, sobald du deine Kräfte aufbietest. Ich bin stolz darauf, dich zu verstehen. Den Merkur schickt mir Göschen schon seit 88, aber ich bekomme ihn später und wünschte ihn daher lieber durch dich zu haben. Schicke mir ihn also. Deinen Brief vom 9. habe ich den 15. und den vom 12. am 18. erhalten. Den Kontrakt mit Mauke, welchen du erwähnst, habe ich nicht gefunden. Lebe wohl, wir sind alle gesund, M und D grüßen, Körner.